Die australischen Urzeitgiganten. Bei ihrer Landung am Strand wussten die mutigen Ruderer nichts, absolut nichts über Australien. Bist du jemals in eine andere Stadt gezogen? Oder hast die Schule gewechselt? Das kann ganz schön hart sein, oder? Du hast keine Ahnung, wer aus der neuen Klasse nett und wer ein Stänkerer ist, mit welchen Lehrern man locker reden kann und welchen man besser aus dem Weg geht. Du weißt nicht, wo du in der Pause etwas zu trinken herbekommst und wo die coolen Kids rumhängen. So ähnlich muss es für unsere Bootsfahrer bei ihrer Ankunft in Australien auch gewesen sein. Sie betraten komplettes Neuland. Sie kannten den Kontinent noch nicht mal vom Hörensagen. Woher auch? Es war ja noch niemand dort gewesen. Sie hatten keinen blassen Schimmer, welche Pilze und Beeren sie essen durften und welche auf keinen Fall. Sie wussten nicht, ob die Kängurus, die auf sie zugesprungen kamen, gefährlich oder harmlos waren. Sie kannten die Quellen, die Wasserlöcher und die besten Fundstellen für Feuersteine nicht. Alles war fremd. Also machten sie sich daran, ihr neues Zuhause zu erkunden und entdeckten unzählige, merkwürdige und vor allem riesenhafte Tiere. Zur damaligen Zeit gab es neben den Kängurus, wie wir sie heute kennen, auch noch Riesenkängurus. 2 Meter hoch und 200 Kilo schwer. Gejagt wurden sie vom Thylacoleo, auch Beutellöwe genannt. Der Beutellöwe war groß und wild wie ein Löwe und trug seinen Nachwuchs in einem Beutel mit sich herum wie ein Känguru. Riesenhafte, flugunfähige Vögel, Gignornis genannt, rannten durch die weiten Ebenen. Sie waren größer als wir Menschen und legten entsprechend große Eier. Aus einem einzigen Ei hättest du wahrscheinlich Omelettes für 10 Freunde braten können. Auch die Koalas in den Wäldern waren riesig. Drachenähnliche Eidechsen lagen träge in der Sonne, während sich meterlange Schlangen durchs Gras schlängelten. Vermutlich hätten diese Schlangen 3 Kinder auf einmal verdauen können und immer noch Platz in ihrem Magen gehabt. Aber das größte Tier war der Diprotodon. Er brachte fast 3 Tonnen auf die Waage und war so groß wie ein SUV.